Selten so gelacht. Vic, Steffen und Wau könnten sich ausschütten vor Lachen über den Titel zu dieser Sendung. Der trifft anscheinend ins Schwarze. List und Lust der Hacker. Vic, Steffen und Wau, Nachnamen, so meinen sie, tun nichts zur Sache, sind in der Computerszene bekannt. Also unter den Leuten, für die der Computer eine persönliche Herausforderung bedeutet. Viel mehr ist als ein Werkzeug, mit dem man Geld verdienen kann. Sie gehören zum harten Kern des Hamburger Chaos Computer Club, einer galaktischen Vereinigung ohne feste Strukturen. So jedenfalls hat der listenreiche Wau seine Initiative apostrophiert. Sternguckerei geteilt durch Selbstironie ergibt einen Wirklichkeitssinn, der vieles vereinbar erscheinen lässt. Liebe zur Logik und Spaß am Chaos. Perfektionismus in Sachen Technik und spielerische Mehrdeutigkeit in der Kommunikation. Anarchie und Organisation, Absurdität und Sinn. Wir haben uns in Steffens Eppendorfer Wohnung zusammengesetzt. Sein Heim gleicht eher einem Fachgeschäft für Personalcomputer. Die Kühlgebläse erzeugen das für einen Hacker beruhigende Hintergrundrauschen. Monitore signalisieren in giftgrüner Schrift, dass sie betriebsbereit sind. Steffen, hoch aufgeschossen, schlagt sich, 24 Jahre alt, bewegt sich wie ein Fluglotse im Kontrollzentrum eines Flughafens. Doch laufen hier nicht Positionsdaten von Airlinern auf, sondern Anfragen von Computerkits. Wie ist diese oder jene Platine für meinen Rechner zu löten? Oder auch schon mal die Bitte eines Freundes, Steffen soll über Bildschirmtext eine Nachricht weiterleiten. Seit Stunden versuche man schon, eine Telefonverbindung herzustellen, doch der Anschluss sei ständig besetzt. Rückruf erwünscht. Die Hacker sind sowas wie die Spechte im Wald, die in die Bäume kleine Löcher reinhacken, um sich da reinzusetzen und da einfach drin wohnen für eine Zeit und dann sich ein neues Nest suchen. Ich meine, viele. Ja, manchmal wird da auch was drin ausgebrütet und dann entsteht irgendwas. Genau. Das kommt vor. Aber deshalb stirbt der deutsche Wald nicht, auch wenn einige das vielleicht behaupten mögen. Nur fliegen Hacker jetzt nicht durch die Luft und hacken Löcher in Bäume, sondern wohnen in den Rechnern und gucken sich da halt um, was da so am Laufen ist. Fliegen halt durch die Datennetze statt durch die Luft. Steffen, Wau und Vic sind deutsche Hacker. Über der Programmiererei haben sie noch nicht den Wald vergessen. Wau, mit 34 schon der Senior unter den Hamburger Hackern, gibt zu, dass er nach einer Nacht am Bildschirm schon mal gern am grünen Rand der Alster entspannt und den Enten zuschaut. Vic, 13 Jahre jünger, hat dagegen einen Stil kultiviert, den man schon eher bei einem High-Technology-Jünger vermutet. Müßiggang, das heißt für ihn, nachts allein im Auto bei Kassettenmusik über Landstraßen zu rauschen. Und dann kann schon mal passieren, wovon er in der neuesten Datenschleuder, dem Informationsblättchen des CCC, des Chaos Computer Club, in der für ihn typischen Schreibe erzählt. Und das nennt er dann Autohacking. Plötzlich ist da so ein gelb lackierter Glaskasten am Straßenrand. Der Datenkoffer wird rasch zur Hand genommen und säuberlich ausgepackt. Man nimmt den unförmigen Schnorchel der gelben Datentankstelle aus der Zapfsäule und steckt ihn in den CCC-geprüften Einfüllstutzen. Die Tankgroschen fallen klöternd in den betagten Münzer. Und es wird zwischen Normal-Mailbox, Super-Mailbox oder PAD-Gas gewählt. Der langen Leitung folgend begibt man sich in den Schutz der molligen Dose. Zwischen bzw. auf den Kanten beider Vordersitzmöbel wartet schon die altvertraute Taxi-Tastatur und das lobenswert lesbare LCD-Display. Zwischenbemerkung. Der Hacker-Jargon sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier eigentlich nur über eine Art Telefonat zwischen Computern berichtet wird. Aber das Ganze muss natürlich noch eine Pointe haben. Vic erzählt weiter. Während des Genusses von Hotel California und der Hermeswex kracht es plötzlich. Verärgert durch die vielen hochmathematisch anmutenden Sonderzeichen auf dem Display, blicke ich auf, um deren Ursache zu erfassen. So ein blöder Radfahrer hat das Kabel beim Überqueren mitgerissen. Die Bekanntschaft mit Steffen, Vic und Wau hat mein Bild von den Hackern zurechtgerückt. Wenn die drei typisch für die deutsche Szene sind, immerhin gehören sie ja zu den herausragenden Vertretern, so bestätigt das mal wieder die alte Wahrheit, dass in Amerika eben alles anders ist. In Berichten aus den USA liest man von fanatischen, computersüchtigen jungen Männern, die mit zerzaustem Haar und tief eingesunkenen, brennenden Augen vor dem Bedienungspult sitzen, an nichts anderes mehr denken als The Hack. Wenn dieses Bild einfach übernommen wird, so ist das wohl eher Ausdruck einer angstvollen Dämonisierung der Technik als Ergebnis vorurteilsloser Recherche. The Hack, darunter verstehen Hacker die gelungene Überlistung eines Computersystems. Wau und seine Freunde hatten ihren ersten spektakulären Erfolg Ende letzten Jahres, als sie den Computer der Hamburger Sparkasse dazu veranlassen konnten, eine ganze Nacht lang in kurzen Abständen eine gebührenpflichtige Seite ihres eigenen Bildschirmtextangebotes abzurufen. Wau bestätigt, dass es allen eine diebische Freude bereitet habe, damit der Bundespost einen gravierenden Mangel im BTX-System nachgewiesen zu haben. Also auf jeden Fall, wenn man dann hier hockt und hat dann so einen kleinen Heimcomputer dann an Bildschirmtext angeschlossen und so ein kleines Programm geschrieben und das Programm macht immer klack, klack, klack, klack. Und jedes Mal, wenn das klack, klack macht, sind auf dem eigenen Gebührenzähler 9,97 Mark Mark mehr. Also ist das schon ein sehr verrücktes Geräusch. Und ich habe hier also auch geschlafen. Die ganze Nacht machte es immer so klack, klack, klack, klack. Wusste ich, also heute hast du einen sehr guten, ruhigen Schlaf. Irgendwie hat das ein berauschendes Gefühl, weil man hörte das Geld zwar nicht klingeln, aber es machte mal klack, klack. Und am Morgen nach dem Aufstehen haben wir ausgeschaltet. Also gar nicht erst nachgeguckt, wie viel, war auf alle Fälle genug. Aber irgendwann muss man das doch mal ausschalten, kann ich nicht ewig klick-klack machen. Ja, also wir hatten schon eine gewisse Angst dabei, das ist die andere Seite da gewesen. Wir haben da überlegt, vielleicht kommt da bei 10.000 Mark irgendwie eine große Alarmglocke in Ulm, weil das sind ungewöhnliche Beträge. Und dann rückt hier eine Horde Polizei ein und wir mussten schaut nach dem Rechten. Dass also da die Software im Bildschirmtext gerade eben so läuft, die Programmierer also für solche Spielchen wirklich keine Zeit haben. Also unsere Befürchtungen waren da wirklich völlig daneben. Wir haben die Software überschätzt. Aber man muss doch Bildschirmtext auch ein Lob machen, weil in dieser Zeit, wo halt der Abruf lief, nicht ein einziger Systemabbruch passiert ist. Wir brauchten also das Ganze nicht neu zu starten. Es ging alles in einem Rutsch durch, was wir normalerweise sonst bei ähnlichen Arbeiten mit dem System nicht unbedingt gewohnt sind. Solche despektierlichen Töne hört man bei der Deutschen Bundespost nicht gerne, zumal Bildschirmtext noch längst nicht den erhofften Zuspruch gefunden hat. 1983 prognostizierte man eine Teilnehmerzahl von 150.000 bis Ende letzten Jahres. Bis Ende 1985 sollten 400.000 Anschlüsse vergeben sein. Tatsächlich sind erst gut 25.000 auf den neuen Informationsdienst eingestiegen. Die Hamburger Hacker, besonders Steffen, sind Profis, was BTX betrifft. Aber sie kritisieren das System als zu träge, technisch antiquiert, unsicher und nicht benutzerfreundlich. Den Beweis für seine Unsicherheit gegenüber Hackerangriffen konnten sie erbringen. Sie hatten das schon vorher auf einer Tagung indirekt angekündigt, waren aber auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Genau 4 Tage vorher waren wir in Köln auf einer Datenschutzfachtagung und haben einfach von unseren Erfahrungen mit dem System berichtet und eine Reihe von Fehlern und Schwächen aufgezeigt. Und das war so, dass die Leute, die dazugehört haben, also Datenschutzbeauftragte von der Industrie, die haben das sehr nachdenklich aufgenommen. Weil die Sachen, die sie da gehört haben, die konnte vom Podium kein Industrievertreter sagen, die konnte kein Behördenvertreter sagen. Also auch Leute von den Datenschutzbeauftragten haben sich im Verhältnis da noch sehr vorsichtig geäußert, weil die können nicht direkt Software-Schwächen von IBM beim Namen nennen oder andere Fehler so offen aufzeigen. Deren Interesse ist es, Ruhe zu bewahren und das hinter den Kulissen zu klären. Wir haben ein paar Sachen da einfach an die Öffentlichkeit gebracht, die Post und Industrie in der Situation wehgetan haben. Wir haben auch irgendwo die Narrenfreiheit, dass wir sowas tun können. Und werden sogar dazu eingeladen, sowas zu tun. Das haben wir also in dem Moment bloß noch nicht so. Das haben wir aber auch erst in letzter Zeit begriffen, so diesen Dunstschleier, den so die vor der ganzen Computerszene und der ganzen Computerwelt an sich steht, den einfach so wegzuwischen und einfach reinzutreten manchmal, wenn es mal sein muss, weil wir können das irgendwie. Also das ist ja schon die Formulierung dessen, was wir tun können oder könnten, also soweit wir es eben schaffen, soweit es uns gelingt, als eine positive Chance. Eben nicht nur wie kleine Kinder da mit einem neuen schönen Spielzeug rumzuspielen, sondern auch zu überlegen, was das für Folgen hat und welche Möglichkeiten man da hat, das aufzuzeigen, möglichst exemplarisch und möglichst plastisch und verständlich. Mit ihrer Aktion hatten die Hacker gegen Recht und Ordnung verstoßen. Doch weil sie ohne zu zögern darüber informiert hatten, keine Anstalten unternahmen, die Gebühren einzutreiben und glaubhaft machen konnten, dass es ihnen nur um eine Demonstration ging, verzichtete die Bundespost darauf, sie wegen einer Ordnungswidrigkeit zu belangen, die mit bis zu 50.000 Mark geahndet werden kann. Man muss hier auch froh darüber sein, dass hier Schwächen offenbart wurden, bevor Computerkriminelle daraus ihre Vorteile ziehen konnten. Doch wer glaubt, es wäre nur sportlicher Ehrgeiz, besser zu sein als die Programmierer der Industrie, was die Hacker motiviert, oder die Absicht, als unbezahlte Tester den Sicherheitsstandard immer höher zu treiben, der irrt. Ihr Auftreten mag an Eulenspiegeleien erinnern, ihre Aktionen haben aber mehr Ähnlichkeit mit der Strategie begrenzter Regelverletzungen, die ja in der Zeit der Studentenrebellion formuliert worden ist. Und es ist nur folgerichtig, dass sie für sich selbst den Anspruch erheben, in der Tradition der Aufklärung zu stehen. Das erste Buch, was gedruckt wurde, war die Bibel, Diderots Enzyklopädie, die dann vom Papst verboten wurde, als eine Sammlung des Wissens, des Erfahrungsschatzes der Menschen, wurde erst etwas später gedruckt. Und das, was jetzt gerade auf der Ecke läuft, ist das Setzen von Strukturen, von ziemlich wenig Leuten, die die Strukturen setzen, weil das Gros der Masse sie gar nicht überblickt. Und wenn wir dann versuchen zu berichten über zum Beispiel schon Zensurmöglichkeiten dieser neuen Medien, wie sie bisher noch gar nicht oder nicht mal im Gedanken vorhanden waren, weil die Art von Präsentation noch nicht da war, die so eine Zensur überhaupt erlaubt. Beispielsweise, dass die Firma SEL öffentliche Bildschirmtextgeräte baut, die in Banken oder Postämtern oder halt in Firmengebäuden zum öffentlichen Abruf von Seiten bereitstehen, dass die da gleich die Möglichkeit einbauen, dass man halt einige Informationsanbieter nicht abrufen kann von diesem Gerät. Also eine Vorauswahl, eine Negativauswahl treffen können. Also man kann ganz konkret unser Programm dort nicht abrufen, das ist gesperrt. Das verstößt zwar, so sagte uns ein Datenschutzbeauftragter, nach dessen Empfinden, oder naja, beim Datenschutzbeauftragten spricht man da vielleicht besser nach dessen juristischer Beurteilung, nicht dem Staatsvertrag, da Bildschirmtext ein neues Medium ist und das so ist, als wenn man aus der Zeitung was rausruppt, aber so ein Konzern kann sich's gegenwärtig erlauben. Tatsache ist, dass Standard Electric Lorenz ein BTX-Gerät entwickelt und auf der Hannover Messe vorgestellt hat, bei dem einzelne Anbieter ausgesperrt werden können. Wer ein solches Gerät dem Publikum zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stellt, wie es SEL auf der Hannover Messe auch zu Demonstrationszwecken tat, kann darüber bestimmen, welche Programmangebote er zulassen will. Von dieser technischen und rechtlichen Möglichkeit hatte die Elektronikfirma Gebrauch gemacht, als sie medienkritische Seiten sperrte. Das gleiche wäre es, wenn ein Arzt aus den Zeitschriften, die in seinem Wartezimmer ausliegen, Anzeichen eines bestimmten Arzneimittelherstellers herausschneiden würde, weil er dessen Produkte ablehnte. Mit dem einzigen Unterschied, dass eine solche private Zensur auffälliger wäre und sehr schnell offenbarte, was dieser Arzt von der Kritikfähigkeit seiner Patienten hielte. Ein Eingriff, der einer Pressezensur gleichkäme, läge freilich dann vor, wenn die Bundespost bei gebührenpflichtigen, öffentlich aufgestellten Geräten auch eine Vorauswahl träfe. Doch davon kann bislang noch keine Rede sein. Die Hacker sind misstrauisch gegenüber gesellschaftlichen Kräften, die das demokratische Potenzial, die kommunikative Hefe, die in den neuen elektronischen Medien steckt, unter Kontrolle bringen wollen. Die neuen Technologien sind Bürgersteige, auf denen wir Wegerecht beanspruchen, sagt Wau, und er verweist auf die Schlussakte von Helsinki, in der die Unterzeichner aus Ost und West einen freien Informationsaustausch anstreben. Freie Kommunikation sollte das oberste Prinzip beim Aufbau der elektronischen Netze sein, national und international. Wir sagen, dass wir heute eine Zeit erreicht haben, wo es nicht nur ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit gibt und Essen und Trinken, was auch in vielen Teilen der Welt noch nicht gewährleistet ist, sondern auch ein Menschenrecht auf freie weltweite Kommunikation. Dass ich einfach das Recht habe, jetzt hier den Telefonhörer abzuheben und meinetwegen einen Freund in New York anzurufen und mit ihm zu sprechen. Und dass da nicht einfach irgendjemand kommen kann und sagen, das darfst du jetzt nicht sagen, zack, ich trenne die Verbindung. Selbst für Gespräche in den Ostblocks sind zurzeit nicht halt, in die Sowjetunion. DDR und diese ganzen Sachen, die gehen auch okay, aber Sowjetunion nur über Amt. Der Selbstwählfahndienst in die Sowjetunion ist zurzeit nicht möglich. Bitte melden Sie Ihre Gespräche über das Auslandsfahramt 0010 an. Sowas zum Beispiel. Das ist eine politische Bankrotterklärung, wenn das ein Land macht. Keine Einfuhrbeschränkungen für Informationen weltweit, aber auch keinerlei Behinderung für den Datenfluss auf nationaler Ebene. Dafür treten die Hacker ein. Vom Datengeheimnis halten sie nicht viel, weil sie der Meinung sind, es würde nur für die Aufrechterhaltung irrationaler Herrschaft gebraucht werden. Datenschutz bedeutet nach ihrer Meinung, dass sich die Mächtigen im Staate nicht in die Karten gucken lassen wollen. Den Geheimniskrämern aber nachzuweisen, dass sie nicht unbeobachtet bleiben, darin lägen List und Lust der Hacker. Auch Bildschirmtext, vom Anspruch her eigentlich ein Medium der breiten Kommunikation, entspricht nicht ihren Vorstellungen. Bei den elektronischen Medien, wie wir sie uns vorstellen, hat jeder die Gelegenheit zu informieren und auch jeder die Gelegenheit, informiert zu werden. Bei Bildschirmtext ist das im Augenblick nicht unbedingt gegeben. Man muss Anbieter sein, um irgendwas machen zu können. Die Post hat da gleich wieder eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Das ist deren Konzept. Und die Zweiklassengesellschaft heißt, dass wir hier als Anbieter, um effektiv dabei sein zu können, uns ein teures Gerät leisten, was eine schnelle Übertragung in beiden Richtungen gestattet, wo der gewöhnliche Bildschirmtext an Teilnehmer nur ein 1/16 so schnell Nachrichten schicken kann, wie er vom System mit Meldungen vollgemüllt wird. Beim Fernsehen ist das Verhältnis ja noch viel schlimmer. Da ist es nicht 1:16, wo du irgendwas kriegst, sondern noch viel 99,01. Aber das sind auch Verhältnisse, die bestimmte Strukturen, bestimmte Kommunikations- und gesellschaftliche Strukturen beschreiben. Und es gibt auch andere Konzepte. Wir leben in der besten aller denkbaren Welten wohl nicht. Technische Normen, die im Laufe der Zeit die Gestalt von natürlich Gewachsenem annehmen, können zum Hemmschuh der gesellschaftlichen Entwicklung werden, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Festlegung dem Entwicklungsstand entsprochen haben mögen. Ob Bildschirmtext und die Struktur anderer Datennetze schon heute überholt sind, darüber lässt sich streiten, auch mit den Hackern, auch wenn sie ihren Club einen Chaos-Computer-Club genannt haben. Das Beispiel USA zeigt, dass sie mit ihren Vorstellungen so ganz falsch nicht liegen können. Dort gibt es schon Tausende von Mailboxen, also elektronischen Briefkästen, die als frei zugängliche Datenbanken fungieren. Unsere Netze sind freie Mailboxen, die irgendwelche Leute machen, weil sie sehen, sie haben Computer und sie können damit eine Kommunikation aufbauen. Und dann machen sie halt eine Mailbox, klemmen sich da irgendwie ans Telefon ran und jeder kann anrufen und mit jedem anderen, der angerufen hat, irgendwie in Verbindung treten. Und das ist ein offenes Netz. Und das sind die Kommunikationsnetze, die uns vorschweben und nicht irgendwas, was jetzt so vom Staat irgendwie einem vorgesetzt wird und macht damit, was erlaubt ist. Und dazu gibt es dann Staatsverträge und was weiß ich nicht alles und Gesetzesbestimmungen. Und dann gibt es eben irgendwelche Freaks, die sitzen in ihrer Bude vor ihrem Rechner und überlegen sich, was kann ich damit machen. Und das ist ein Kommunikationsnetz, was eben in unserem Sinne ist. Also wir haben hier in Deutschland, kann man sagen, die meisten Mailboxen, also elektronischen Bulletin Boards, schwarze Bretter. Und das sind jetzt, glaube ich, über 100. Und wir versuchen, diese Sachen auch mit Inhalten zu belegen, sind uns aber auch selbst noch nicht ganz klar, wie sich das alles weiterentwickeln wird, weil ständig neue Einflüsse reinkommen und die Situation verändern.